Oh mein Gott, wir sind gleich auf Sendung. Chris, wir sind gleich auf Sendung. Jetzt komm doch bitte her. Würdest du bitte einmal in deinem Leben pünktlich sein? Ah, Pünktlichkeit wird überbewertet. Ja, wie überbewertet? Die Sendung fängt gleich an. Die fängt nun mal einfach pünktlich an. Wie kann man nur so hohl sein? Wie kann ich nur so blöd gewesen sein, mit dir, ausgerechnet mit dir einen Vertrag zu unterschreiben? Ja, Schnickschnack. Ja, wie Schnickschnack? Was soll denn das jetzt wieder? Ne, Schnickschnack ist doch der Name unserer neuen Sendung. Ach, tatsächlich? Ja, Webe. Schnickschnack, das Magazin der Metropolregion Nürnberg. Mit interessanten Themen und Persönlichkeiten. Da ist für jeden was dabei. Wir sind die Mitte. Von und mit Christian Hilgert. Und Andreas Webe. Viel Spaß. Meine Damen und Herren! Herzlich willkommen auf 95,8 MHz Radio Z. Es beginnt die Sendung Schnickschnack. Heute zu den Themen Bundestagswahl sowie die Lokalität Arsch und Friedrich. Freuen Sie sich mit mir auf ein buntes Programm, präsentiert von Christian Hilgert sowie Andreas Weber. Außerdem eine kleine Nachlese von unserer Schnick-Schnack-Sause in Erlabronn am letzten Wochenende. Auch wir haben wieder einen bunten Strauß von Musik und Sprache für Sie zusammengestellt. Ein buntes Allerlei für allerlei. Leute und Tiere. Wir beginnen unser Programm mit Musik. Die Sechs Pistols aus Großbritannien. Genießen Sie die rhythmische Musik dieser Kapelle. God save the Queen. God save the Queen! Wir haben erstmal eine kleine Zeitreise vor. Der Beitrag, der jetzt kommt, ist schon ziemlich alt. Das war eigentlich der erste Beitrag, den wir zusammen gemacht haben. Genau, wo wir zusammen unterwegs waren. Also, das ist ja schon ewig her, ne? Ja. Das ist ja schon fast ein Jahr her. Ich kann mich ja überhaupt nicht mehr erinnern, dass das überhaupt war. Ich habe nur auf meinem Computer geschaut und da liegt noch ein Beitrag. Huch! Huch! Und den könnten wir doch eigentlich mal zeigen. Und es geht um eine nette kleine Lokalität hier in Nürnberg, in der Nähe vom Bahnhof, untere Baustraße 14. Genannt? Arsch und Friedrich. Habt Spaß und hört aufmerksam zu, liebe Kinder. Nummer 1, 2, 3. Liebe Freunde des schlechten Geschmacks. Der Chris und ich, wir zwei beide, wir waren unterwegs, um ein bisschen in die Kneipenszene von Nürnberg hineinzuschnuppern. Bei dieser Gelegenheit sind wir über eine schmucke kleine Szene-Kneipe gestolpert, die sich da Arsch und Friedrich nennt. Diese befindet sich in der Baustraße 14 in Nürnberg und ist leicht vom Bahnhof aus zu erreichen. Wie der Zufall so spielt, haben wir dort einen der beiden Besitzer, Harald C. Christus Krishna, getroffen, der sich auch sofort zu einem Interview bereit erklärte. Ja, und anfangs fragt man sich doch, Harald, wie entstand eigentlich das Arsch und Friedrich? Also das Ding war so, es war wie es tanzt auf natürlich eine Schnapsidee. Das war früher so eine typische Pilzkneipe, wie man sie aus Nürnberg und anderen Städten kennt. Es hieß Fränkische Bierkiste. Der Matze, also mein Kompagnon, der war hier eben öfter und hat Fußball geschaut. Und so haben wir dann auch mitbekommen, dass eben die Kneipe, also dass der Betreiber aufhört und die Kneipe frei wird. Und wir haben dann irgendwie noch voll besoffen drüber sinniert, wie geil das wäre, hier einen coolen Laden draus zu machen. Und fanden am nächsten Tag, als wir wieder nüchtern waren, die Idee immer noch nicht ganz so scheiße. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und wir haben gedacht, das klappt eh nie. Und sind dann zu den Vermietern und haben denen mal irgendwie unser Konzept vorgestellt. Und die fanden es erstaunlicherweise cool. Und dann sind wir zum Gewerbeamt. Und die haben nichts gegen den Namen Arsch und Friedrich gehabt. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir das einfach durchgezogen haben. Und dann haben sie eben einfach gemacht. Der Matze war damals gerade mit seinem Studium frisch fertig, also wir haben beide soziale Arbeit studiert. Ich war noch im letzten Semester, ich habe meine Bachelorarbeit noch geschrieben. Ja, und das war dann auch natürlich relativ stressig. Also wir haben den ganzen Mist hier halt ultra renovieren und herrichten müssen erstmal. Dabei haben uns auch 1000 Freunde intensiv geholfen und helfen uns immer noch und da auch ein Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, ohne die das nicht möglich wäre hier. Wenn man sich im Arsch und Friedrich umschaut, fällt einem zuerst das geschmackvolle Interieur auf. Da hängt ein Einhorn über dem Tresen, hier und da finden sich Mopsstofftiere, ein mächtiges altes Ölbild wurde mit grellen Farben und Weltraumschiffen ausgeschmückt und auf dem Klo wurden die Wände mit Titelseiten von alten Western-Groschenheften ausgeschmückt. Kurz gesagt, dem Ganzen hängt ein leicht biederer Do-it-yourself-Zerstörungscharme an. Aber was genau unterscheidet das Arsch und Friedrich von anderen Kneipen, mal abgesehen von der Inneneinrichtung? Also uns war es eben damals wichtig, dass wir so eine Art Kneipe aufziehen mit Sachen, die uns in Nürnberg ein bisschen in der Kneipenszene fehlen, also mit Ausnahme natürlich. Das wäre dann einfach so wie so ein Wohnzimmer-Gesamtwohlfühl-Dada-Konzept irgendwie. Also mit kostenlosem Kicker, mit man kann Super Nintendo oder Nintendo 64 zocken. Wir machen ab und zu so Mario Kart-Turniere. Leute, die Bock haben aufzulegen, sollen uns anlabern und dürfen dann auch auflegen. Also es ist halt cool, umso mehr Leute sich hier auch einbringen, umso lässiger ist das Ganze halt. Hat das Arsch und Friedrich eigentlich auch eine soziale Komponente? Also wir machen auf Demonstrationen oder Ähnliches aufmerksam, beispielsweise. Außerdem veranstalten wir so circa einmal im Monat eine vegane Volksküche. Da wird dann gegen Spenden gegessen. Und ein mögliches Plus kommt dann immer karitativen Zwecken zugute. Also das erste Mal haben wir zum Beispiel eben die demonstrierenden Flüchtlinge am Hallplatz finanziell unterstützt. Es liegt Unmengen an Infomaterial über antifaschistische Themen, über Tierrechte, Statements gegen Homophobie und Sexismus liegt hier aus. Also es soll auch ein bisschen so ein, zum Denken anregen, der ganze Ort. Ich persönlich gehe gerne ins Aschenfriedrich, um Leute zu treffen, mich zu unterhalten, bei fairen Preisen was zu trinken. Und ich persönlich kann es weiterempfehlen. Was sagst du dazu, Chris? Ja, man macht die Tür auf, die unterschiedlichsten Leute, ein Raum, der unheimlich liebevoll eingerichtet ist, coole Getränkepreise, das Gesamtpaket stimmt einfach. Mal! Nicht gerade laufen, Kinder, aber Auto fahren, hä? Walter Neistige, Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Immer am ersten Freitag im Monat. Live auf Radio Z 95,8. Ja! Ja! Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will bloß Taxi fahren. Bin ich hier richtig? Naja, jetzt wenn ich mich da so umschaue, also ich habe ein gelbes Schildle mit Taxi oben drauf, ne? 4 Sitzplätze und ein Taxometer, also das schaut wirklich regelrecht gut aus für Sie, ne? Ja, super, dann mache ich es mir mal hier hinten bequem, ne? Jeder Passagier nur einen Sitzplatz, dass das klar ist, gell? Nicht, dass Sie meinen, das ist Ihr Couch da daheim, gell? Okay, nee, ich habe ja gar keine Couch zu Hause, ich sitze hier immer am Boden, das ist viel bequemer. Mhm. Wo wollen Sie denn überhaupt hin? Ja, ich will zu Desi. Brückenstraße 23. Richtig. Ich kenne mich aus, gell? Sie kennen sich aus, ja. Ja. Sehr schön, sehr ja. Schön. Also eigentlich schon echt nett hier. Ich glaube, normalerweise fahre ich hier kein Taxi, aber... Was fahren Sie normalerweise? Ja, ich fahre Fahrrad natürlich. Deswegen muss ich auch in die Desi. Ich muss Flickzeug aus der Fahrradwerkstatt holen von denen. Oh, wähle. Dann fahren wir mal los, ne? Ja. Sie, Hans, haben Sie das mit der Bundestagswahl mitgekriegt? Der FDP, hä? Haben Sie das gesehen? Ja, das habe ich gesehen und sehr genossen. 3,3% in Bayern, so hat der Niedergang angefangen, ne? Dann haben sie gleich eine Pressekonferenz in Berlin abgehalten. Ne? Und ausgeschaut haben die zwei, ne? Der Rösler und der Brüderli, also da muss ich ihnen sagen, da hat mein Großvater auf dem Sterbebett besser ausgeschaut. Ja, und wissen Sie überhaupt, wer das dazu gekommen ist? Ne? Das sag ich Ihnen. Da haben denen ihr Wähler, ne, haben am 17. des Monats, ne, haben sie mal auf ihr Konto geschaut, ne? Und dann haben sie sich gedacht, 2,75 € habe ich nicht drauf. Mensch, ich bin ja gar kein Millionär, ne? Warum will ich die eigentlich, ne? Und dann nach der Bundestagswahl, da waren die Gesichter noch viel länger, ne? Bei den Pressekonferenzen. Die waren so lang, ne? Da hast du ein ganzes Dirndl mitfüllen können, ne? Ja, ja. Aber scheitert sind's an ihren eigenen Wahlspruch, ne? Gute Arbeit muss sich wieder lohnen in diesem Land, ne? Und was haben denn die für Arbeit gemacht? Die haben den Hotels da, haben die 12% Steuern nachgelassen und das war's dann, ne? Gute Arbeit haben die nicht geleistet, ne? Und jetzt sind sie genau da, wo sie sind, ne? Aber jetzt passen Sie doch besser mal auf Ihre Geschwindigkeit auf. Bei so hohen Touren, da verschlechtert sich ja Ihre CO2-Bilanz immens. Also das ist ja schon umweltmäßig sehr bedenklich, was Sie hier zusammenfahren. Mei was? Mei CO2-Bilanz? Da habe ich noch nie was davon gehört. Aber wenn Sie wollen, dass ich langsamer fahre, das ist doch überhaupt kein Thema. Na, kostet halt ein wenig mehr, ne? Also ganz so habe ich es dann auch nicht gemeint. Sie können schon in normalen... Also was jetzt, langsam oder schnell? Ja. Langsam und umweltfreundlich oder schnell und kostengünstig? Naja, also wenn ich meinen Geldbeutel mal von innen betrachte, dann... Oh. Ja, Sie wissen Bescheid, wie das ja, ist. Ja, ich weiß Bescheid. Also ich trinke ein wenig drauf, ne? So. Aber denken Sie wenigstens an die Bäume. Ich denke immer an die Bäume, ne? Sind Sie wohl da so eine von den Grünen oder von der 8,4%-Partei oder was? Ja, das Ergebnis war jetzt auch nicht so überragend. Ich und meine grünen Freunde am Strickstammtisch in Gostenhof, wir haben da auch sehr viel drüber diskutiert, aber wir glauben, dass wir einfach Unsere Positionen waren einfach zu weit in der linken Ecke. Naja, Rot-Grün wird ja nichts, hä? Mit der SPD, da bräuchte er ja die Linkspartei dazu, ne? Aber da müsste nur viel Socken stricken, bis das soweit ist, nicht? Ja, aber wir sagen auch, also mit links wollen wir gar nichts zu tun haben. Zwischen der SPD und der Linken ist einfach politisch kein Platz. Wir machen es uns rechts neben der SPD bequem, da ist jetzt viel Platz. Und vielleicht ergibt sich ja was auf diesem Wege. Ach, sie meinen ja gewiss so eine schwarz-grüne Regierung. Hä? Was haben die denn sie geraucht heute? Ja, also unsere Positionen decken sich ja doch irgendwie so ein bisschen an manchen vielen Ecken. Und ich denke, wir sind da sehr pragmatisch und gehen aufeinander zu. Ja, hört einmal. Also wenn diese schwarz-grüne Regierung geben sollte, ne, dann wollt doch ihr bestimmt das Umweltministerium, ne? Ja. Und jetzt erzählt mir mal, wie ihr den Altmaier aus dem Sessel heben wollt. Wie das gehen soll, ne? Das ist ein ganz schöner Kavenzmann, ne? Ja, lachen Sie nur, lachen Sie nur. Ja, lachen Sie nur. Aber Ihnen bleibt das Lachen im Halse stecken, wenn Sie unseren genialen Plan zu dieser Thematik erstmal gehört haben. Na, erzählen Sie mir den Plan. Hören Sie auf. Wir haben das Ganze über Jahre geplant. Wir haben ja Zeit. Also, der Altmaier kriegt von uns Grünen jeden Tag Fencheltee und Tofu-Burger serviert. Apfelteig. Und zwar nichts anderes. Was glauben Sie, wie schnell der Mann abnimmt und von selbst aus dem Sessel fällt? Ja, da schauen Sie was. Aber Sie müssen erst einmal unsere Angie, ne? Die Mutti, die Bundeskanzlerin, die müssten Sie erst einmal den Finger wickeln. Das ist gar kein Problem. Frau Dr. Merkel kriegt einfach warme, schöne, gestrickte Dinkelkissen unter den Arsch von uns, bis es ihr so wohlig warm wird, dass sie von selbst zu den Grünen kommt. Ja, kreizt du denn bitte? Da liegt doch schon wieder so eine Alternative auf dem Zebrastreifen. Halt mal! Zeig da halt einmal gescheite Show auf! Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Weiß doch wahr! Hallo, Jeremy Claude. Jeremy Claude, hin oder her? Der hat wieder Schlappen und da stolpern Sie mir Ihr eigene Face-Treme. Warten Sie mal, das ist mein Freund aus Kostenhof. Jetzt kommen Sie mal bitte wieder. Ah. Jeremy Klon, wir müssen uns doch nächste Woche noch zum Stammtisch treffen. Wir wollten doch dafür einstehen, dass die Bionadepreise endlich wieder sinken. Der soll sich lieber mal gescheite Show kaufen, der Jeremy Klon oder wer, Herr Stau. Das sind Zimtlatschen, die sind gut. Der soll Karma. Mann. Kommen Sie bitte wieder runter. Ich möchte auch noch heil an der Desi ankommen. Und jetzt sagen Sie mal, wenn es die Angie, ne, ob mit Sitzkissen oder ohne, auf ihr Seitenziehen oder nicht, an den Host, da kommt keiner mehr vorbei. Der strotzt zu vor Kraft, ne, dass er gar nicht mehr richtig laufen kann. Also pass auf, Horst Seehofer glaubt, dass ihn Bayern braucht. Und er hat ein klitzekleines Problem mit Markus Söder. Wir werden ihm also, wenn wir eine Koalition anbieten, gleichzeitig ein Angebot machen, was er nicht abschlagen kann. Was für uns denn? Passen Sie auf. Horst Seehofer darf uns Markus Söder nach Berlin schicken. Dann ist er aus Bayern weg und macht unserem Horst keine Probleme mehr. Und wir schaffen für Markus Söder ein Ministerium, in dem er quasi ganz neue Herausforderungen meistern kann. Welche wären denn das? Wir haben da an ein Ministerium für Zurückhaltung und Bescheidenheit gedacht. Na genau, das wäre doch was für ein Söder. Ein Bundesministerium führen für Zurückhaltung und Bescheidenheit. Also dann, alles Gute für Schwarz-Grün. Ja, also Walter Neistecker hat sich da so seine ganz eigenen Gedanken dazu gemacht. Aber Demokratie ist ja Sache des Volkes, nicht wahr? Und da ist doch die Frage, welche Gedanken hat denn jetzt nach der Wahl das Volk? Genau. Und unsere Überlegung war ja erst einmal, gehen wir mal auf die Straße und wie wir das so gern machen und fragen einfach mal die Leute. Genau. Und wir sind dann einfach losgetigert, ja, am Sparkassenfest vorbei, am Aufsitzplatz, ja,

Ja. Sehr harmonisch und. Ach, und was auch sehr schön war, als ich dann gefragt habe, ja, wie das denn für die Grünen weitergeht, da hat die Frau erstmal so ein Pendel rausgeholt und hat da gependelt wie. Ja, also das war eine. Das war. Das Pendel hat richtig ausgeschlagen. Das Pendel hat richtig ausgeschlagen. Und das hat dann auch wirklich gezeigt. Was hat das gezeigt? Wir sind, glaube ich, die erste Sendung, die Grünen ausgependelt hat. Ja. Also das, um das ja mal ganz klar zu sagen, ja. Ja, das hat sonst noch keiner gemacht. Wenn das dann wieder ein anderer Sender daherkommt und sagt, die Grünen, der erste Sender, der die Grünen ausgependelt hat. Wir haben der erste Sender, der die Grünen ausgependelt hat, war Radio Z, und zwar die Sendung Schnickschnack. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Den Spruch werde ich jetzt, das ist, glaube ich, was vom Grünen übrig bleibt, dieser Spruch. Er hat's gemacht, wir haben's gemacht. Ja, und außerdem hatten wir ein tolles Event letztens. Ja, und zwar die Radio Z Schnick-Schnack-Sause in Allerbronn. Richtig. Ja. Und es waren sogar zwei Schnick-Schnack-Hörer da. Also es waren noch mehr Leute da, aber es waren zwei Leute nur wegen Schnick-Schnack da. Und das, ein bisschen stolz sind wir schon. Und die waren, ja, das stimmt, die waren aus Haßfurt und sind dann extra runtergefahren. Und die grüßen wir hiermit. Die haben auch bei Schnick-Schnack auf unserer Schnick-Schnack-Seite auf Facebook gefällt mir gedrückt. Das dürft ihr natürlich auch noch nachholen. Das hat uns sehr gefreut. Ja. Dass ihr da wart. Und ja, insgesamt waren vielleicht so 250 da. In diesem kleinen Dorf mit wie vielen Einwohnern? 80, ja. Ja, und Ullstadt war auch da. Ullstadt war auf jeden Fall da. Wir müssen Ullstadt grüßen. Liesische Musik. Ja, sehr schön. Es hat schon leicht ins Morbide gespielt zum Teil. Mhm. Damit kannst du jetzt wieder nichts anfangen, ne? Nee. Egal. Ja, und der Lawrence hat auf seiner Muttersprache, auf Englisch, seine ganzen Ansagen gemacht. Ich persönlich fand es sehr schön, aber ich glaube, viele in dem Bierzelt haben das jetzt nicht unbedingt verstanden. Ja, er hätte es vielleicht eher auf Französisch oder was ansagen sollen. Aber war schöne Musik, ja, ne? Ja, war nett. Und danach haben wir gehabt den Sentinel. Ja, der hat sich mit dem Thema Haarausfall hauptsächlich beschäftigt. Es zieht sich durch sein gesamtes Werk eigentlich durch. Und kam auch gut bei den Kindern vor allen Dingen an, bei der Jugend. Zum Beispiel sein großer Kinderhit, ich habe mir falsch den Sack rasiert, mein Hoden jetzt den Boden ziert. Das war, da war die Stimmung auf 180. Ja, das war allgemein, ne, war die dann auf 180. Also war eine allgemeine Belustigung. Also ja. War tolle Lieder, ja, wie immer, was man halt vom Sentinel so gewohnt ist, ja. Ja. Boah, klasse. Ja. Danach war Silver and the Corps Bonus dran. Mit dem kann ich ja persönlich nicht so viel anfangen. Mit Herrn Weber am Bass, Maria als Sängerin, ja. Und mit dem Lina, ne? Richtig. Und ja, wir hatten auch unseren Spaß, hatten auch unseren Kater, wie sich das gehört, ne? Genau, was ein richtiger Musiker ist, ne? Der muss am nächsten auch Kopfweh haben. Richtig. Ja. Ja. Und danach haben zwei DJs, nämlich DJ Selectaide und DJ Marco, länger aufgelegt, wie ihr alle miteinander gespielt habt. Ja. Also die haben richtig lang durchgehalten. Reggae. Reggae. Reggae und Dancehall-Tunes. Genau, bevor wir uns dann um circa 4 Uhr verabschiedet haben. Ja, mit einem letzten, mit den letzten Schwankern. Ja, mich hat es übrigens bös am nächsten Tag vor einer 4 Meter leider runtergehauen, ne? Ja, aber da warst du nicht ganz unschuldig dran, ja, mit deinem Alkoholpegel. Aber es ist nichts passiert, ich war auf der ersten Stufen gestanden. Ja, sehr gut, sehr gut. Also wir hatten unseren Spaß, ihr habt ganz schön viel verpasst. Ja. Nächstes Mal bitte kommen. Ja? Es gibt bestimmt ein nächstes Mal. Hm. Also gehe mal fest davon aus. Ja. Und wir haben ja viel über uns erfahren. Wir haben erfahren, dass wir sehr harmonisch zusammenarbeiten. Ja. Also wirklich. Also bestätigt das sich nicht, ja? Also nicht nur wir sehen das so, sondern auch die Karten sehen das so. Das, ja? Sagt schon viel aus. Und du musst halt ja ein bisschen mischen können, ne? Das, ja, muss man halt jetzt so sagen. Ja, also stimmt. Ein bisschen mischen musst du schon kennen. Und es kommt auf die Frage an, nicht auf die Antwort. Ja. Richtig. Je genauer und präziser die Frage, desto besser die Antwort. Ja. Und ich bin vom Sternzeichen Ludwig. Also ihr könnt in unserer Sendung auch einiges lernen. Also wir können dazu lernen und ihr natürlich auch, ne? Ja, also es war so harmonisch wieder die Sendung. Ach ja, es war Andreas. So harmonisch. Aber so schön. Aber eigentlich das mit den Sternzeichen, wenn man sich es genau überlegt, das ist eigentlich ein ziemlicher Quatsch, oder? Also ich glaube da dran, weil ich meine... Du glaubst da dran? Ernsthaft? Nee, ich dachte, die machen nur Spaß, oder was? Das ist Spaß. Also Sternzeichen sind, wie die sind, die Leute sind schon so, wie die Sternzeichen eben sind. Du musst dir ja vorstellen, Quatsch. Da stand doch früher, stand da irgendein Grieche, hat da hochgeguckt und gesagt, ach ja, ja, also das könnte jetzt ein Wassermann sein. Jetzt bin ich nicht mit den Griechen jetzt an, ja? Ja, wieso jetzt, die ich schweife doch nicht immer so weit aus, Andreas. Der Grieche an also sich. Bitte. Sternzeichen, die Leute sind doch eigentlich genauso, wie sie vor die Sternzeichen beschrieben werden. Ja, das denkst du, das interpretierst du im Nachhinein.